fülle sie aus, bis alles herausfällt, was ich jemals aus meiner Hand fraß. Später klopf ich noch den Teppich aus und find ich ein Haar von mir darin, dann steck ich es einfach ein. Nicht soll der böse Erinnerung sein, verraten, was ich dir gewesen bin. Sag nicht, dass das gar nicht nötig wäre, denn schmerzhaft wird es erst hinterher, wenn wieder hochkommt, was früher mal war. Dann lieber so rein, so dumm sein wie weißes Papier. Auch werd ich in Zukunft ein anderer sein, als der, den du in mir sahst. Hose, die du mir gehäkelt hast, werf ich in den Container der Heilsarmee rein. Ich esse auf dem Fußboden aus der Hand, seh mir jeden Trickfilm im Fernsehen an. Alles, was du nicht magst, lobe ich mir. Ich werd einfach so rein, so dumm sein wie weißes Papier. Versaut es durch eine Berührung von dir. Ich werde nie mehr so rein und so dumm sein wie